Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 267 an Goethe, Jena, den 17. Januar 1797. Ich mache eben Feierabend mit meinem Geschäft und sage Ihnen noch einen guten Abend, ehe ich die Feder weglege. Ihr letzter Besuch, so kurz er auch war, hat eine gewisse Stagnation bei mir gehoben und meinen Mut erhöht. Sie haben mich durch Ihre Beschreibungen wieder in die Welt geführt, von der ich mich ganz abgetrennt fühlte. Besonders aber erfreut mich Ihre lebhafte Neigung zu einer fortgesetzten poetischen Tätigkeit. Ein neueres, schöneres Leben tut sich dadurch vor Ihnen auf. Es wird sich auch mir nicht nur in dem Werke, es wird sich mir auch durch die Stimmung, in die es Sie versetzt, mitteilen und mich erquicken. Ich wünschte besonders jetzt die Chronologie Ihrer Werke zu wissen. Es sollte mich wundern, wenn sich an den Entwicklungen Ihres Wesens nicht ein gewisser, notwendiger Gang der Natur im Menschen überhaupt nachweisen ließe. Sie müssen eine gewisse, nicht sehr kurze Epoche gehabt haben, die ich Ihre analytische Periode nennen möchte, wo Sie durch die Teilung und Trennung zu einem Ganzen strebten, wo ihre Natur gleichsam mit sich selbst zerfallen war und sich durch Kunst und Wissenschaft wiederherzustellen suchte. Jetzt, deucht mir, kehren sie ausgebildet und reif zu ihrer Jugend zurück und werden die Frucht mit der Blüte verbinden. Diese zweite Jugend ist die Jugend der Götter und unsterblich wie diese. Ihre kleine und große Idylle und noch neuerlich ihre Elegie zeigen dieses, sowie die alten Elegien und Epigramme. Ich möchte aber von den früheren Werken, vom Meister selber, die Geschichte wissen. Es ist keine verlorene Arbeit, dasjenige aufzuschreiben, was Sie davon wissen. Man kann Sie ohne das nicht ganz kennenlernen. Tun Sie es also ja und legen auch bei mir eine Kopie davon nieder. Fällt Ihnen etwas von der lenzischen Verlassenschaft in die Hände, so erinnern Sie sich meiner. Wir müssen alles, was wir finden, für die Horen zusammenraffen. Bei Ihrem veränderten Plan für die Zukunft können Sie vielleicht auch die italienischen Papiere den Horen zugutekommen lassen. An den Cellini bitte ich auch zu denken, dass ich ihn etwa in 3 Wochen habe. Freund Reichards Abfertigung bitte auch nicht ganz zu vergessen. Leben Sie recht wohl, SCH.